warte auf eine SMS. Weil keine kam, schreibe ich diesen Track. Weil du mich verwirrt hast mit deinem Blick, ist mir alles egal, denn ich denke an dich. Ich sehe dich von Facebook bis MSN. Ich wundert, was du eigentlich für Penner kennst. Ich denke an dich, und wenn ich es nicht sollte, du bist das Engel, was ich immer wollte. Krass, in diesem Kleid siehst du gut aus, lass uns was erleben. Ich pack dich schon dreh aus, nicht bei mir nicht, damit du lachen kannst. Du siehst so süß aus, wenn du tanzt. Ich liebe dein Lachen und will dich glücklich sehen. Du bist zum Anbeißen, ich kann nicht widerstehen. Es ist wieder kalt und du gehst deinen Weg. Sag mir, wann werden wir uns wiedersehen? Aus dem Kopf, ich jetzt ein bisschen keinen Schrott. Jeden Tag bete ich zu Gott, deine Augen sind krass. Du bist mein Schatz, neben dir ist mein Platz. Für dich gibt es keinen Ersatz. Du bist anders wie jeder andere, bei dir zählt nur das Äußere, vielmehr das Innere. Du bringst mich zum Lachen, seit du da bist, gibt es keine Gründe mehr zum Weinen. Mit dir kann ich alles dein Leben lachen, mit meinem Anwesenheit dich jedes Mal überraschen. Hey boy, hey boy, hey boy, hey boy.